Diskussionsbedarf, Nachfragen, Kritik und dass er eigentlich nicht mehr aktuell wäre, sozusagen, dass diese Hoffnung projiziert aufs Jenseits, so auf das bessere Leben, eigentlich gar nicht mehr vorhanden wäre, zumal ja das ein gutes Leben ja an sich auch von dieser Welt jetzt möglich sein könnte. Wo ich insofern widersprechen würde, dass ich glaube, ja, natürlich ist das technisch möglich, das heißt ja aber nicht, dass das im subjektiven Bewusstsein der Menschen auch vorhanden ist. Und insofern würde ich auch sagen, dass das immer noch aktuell ist, insofern, dass Menschen eben dieses elende Leben halt, naja, halt irgendwie keine Hoffnung sehen auf ein gutes Leben, so wie ein Großteil der Menschen irgendwie. Doch auch immer noch auf ein jenseitiges, göttliches Nachtrohleben irgendwie schon projizieren. So. Und auch die Vorstellung von einem ewigen Leben nach dem Tod ist halt nichts, was irgendwie mit so einem Spiritismus irgendwie vergangen wäre oder so, sondern es ist ja auch da immer noch hochaktuell, wenn man das hier Also das ist natürlich immer eine Tendenzformulierung, aber ich glaube schon, es ist insofern was dran, weil, also ich würde mal ausgehen davon, eine Sache, die Dawkins in seinem Buch beschreibt, was ich eine interessante Beobachtung fand, war, es gibt ja immer die Vorstellung davon, dass der Bekehrung auf dem Totenbett, also der Vorstellung, dass irgendwelche Atheisten, wenn sie kurz vorm Tod stehen, dann doch sagen, oh nein, so, oh Gott, angesichts des Schreckens, jetzt glaube ich doch an Gott und so. Und dass er demgegenüber meint, dass er eigentlich gerade diese unglaubliche Angst vorm Tod eher bei Gläubigen, bei Christen wahrnimmt, als bei Atheisten. Und ich hatte da so überlegt, naja, okay, das hat ja schon eine gewisse Wahrheit, weil, so wie ich eben meinte, ich trete dann einem Schöpfergott gegenüber, der offensichtlich auch das ganze schreckliche Elend in dieser Welt zugelassen hat, was ja ein starken Sinne nicht notwendiges Elend ist. Und ich glaube, es macht eben schon einen Unterschied, wie man kann nicht einfach, also selbst wenn im subjektiven Bewusstsein natürlich nicht so drinne ist, es könnte alles besser sein, wenn es einfach nur eine solidarische Menschheit gäbe, die, was weiß ich, wahre Geld und so weiter abschafft und im Verein freier Menschen vernünftig plant. Aber selbst wenn es das nicht ist, dann gibt es doch immer, also es gibt sozusagen eine Notwendigkeit, die Möglichkeiten des Besseren zu verdrängen. Also so wie Antisemitismus auf eine bestimmte Art immer ein negativer Index der Freiheit ist. Also ein Verdrängen, ein Bekämpfen der Möglichkeiten des Besseren. So ist insgesamt ja das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft ein ständiges an sich selber irgendwie die Wünsche nach mehr und sowas bekämpfen müssen. Gerade in reaktionäreren Zeiten, also nach Aufbrüchen, die nicht zum Erfolg geführt haben, nach der ganzen Geschichte der von 1871 Pariser Kommune oder 1917 Russische Revolution bis 1968, wo all diese revolutionären Möglichkeiten nicht genutzt werden konnten und so weiter, man also mit dem schlechten Leben muss, lebt man eben nicht so, wie wenn es das nie gegeben hätte, also wenn man nie gewusst hätte, dass es auch anders geht, sondern man muss immer in dem Bewusstsein leben, es hätte anders gehen können, aber ich muss jetzt damit klarkommen. Und das führt immer dazu, dass, was Wolfgang Purz sagt, gescheiterte Revolutionen, gescheiterte Aufbrüche machen Menschen dümmer, weil sie sozusagen an sich, um überhaupt existieren zu können, sein Bewusstsein des Besseren, des Anderen eben bekämpfen, durchstreichen, veräußern müssen. Und deswegen glaube ich schon, dass sich einfach die Bedeutung, die Religion dafür hat, sehr viel stärker auf die Bekämpfung des Besseren, die Bekämpfung des Wissens oder der Ahnung, dass ein anderes Leben doch viel schöner und besser möglich wäre, verschiebt. Während eben für jemanden, der, was weiß ich, ich nehme dann immer Island des 8. Jahrhundert oder 9. Jahrhundert, weil ich das so, also wer da lebt, der weiß eben, dass wirklich Hunger dazugehört und dass es nicht irgendwie einfach reine Willkür ist, dass es nicht Reichtum für alle gibt, sondern dass das tatsächlich unter den gesellschaftlichen Bedingungen nicht anders zu haben ist. Der hat also keine Träume von diesseitigen besseren Bedingungen, die er an sich selber bekämpfen muss, die er beständig praktisch durchstreichen muss, und kann deswegen sozusagen viel ungebrochener vielleicht von diese diese Schlaraffenland-Vorstellung von ungehemmten Reichtum pflegen. So ist das gemeint. Was nicht bestreiten will, dass natürlich es bestimmte unaufhebbare Naturgrenzen gibt, die auch der Kommunismus nicht wird beseitigen können, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Menschen überhaupt sterben müssen, die sozusagen immer auch das Bedürfnis nach Trost in Fantasien oder sowas erwecken werden. Aber ich glaube schon, dass man dieses Moment von dieser Verschiebung hin zu Bekämpfung des Besseren an ziemlich überall zeigen kann, wo es religiöse Massenbewegungen gibt. Ob das nun im Nahen Osten ist oder in amerikanischen schwarzen Ghettos oder. Also so war ein bisschen die Idee. Dazu kommt, dass sich natürlich die bürgerliche Gesellschaft auch andere Medien geschaffen hat, um Träume, Utopien und sowas von besseren Leben zu entwerfen. Also die Kunst und Literatur, aber auch Technik und all das. Das heißt, Religion hat ja eben sowieso schon mal, ist nicht mehr unangefochten für diese Art von Fantasieproduktion, sondern ist, das hatte ich ja versucht zu zeigen, schon mal sehr viel begrenzt und entwertet worden. Aber man kann ja eben auch zeigen, dass so bestimmte Tendenzen von säkularisierter, mal sagen wir mal, religiöser Hoffnung, also die sich an, was weiß ich, Kunst, Literatur, aber eben auch Technik geheftet haben, eigentlich kaum noch existieren. Das ist also diese ganze Art von, in der Zukunft wird alles besser und unsere Kinder werden es besser haben und so, praktisch kaum noch gibt, sondern im Gegenteil, also ein allgemeines, irgendwie klar wird immer alles schlimmer und eine allgemeine Zukunftslosigkeit. Und davon ist natürlich die Religion ganz und gar nicht ausgenommen, sondern im Gegenteil eher vorne mit dabei. Ja? Du meintest vorhin, dass irgendwie besonders viele, also anteilig besonders viele ja, so Ingenieure irgendwie Selbstmordattentate machen würde. Und meintest, dass das halt da einen besonders starken Widerspruch geben müsste, halt zwischen quasi Aufgeklärtheit ja, und quasi fanatischem Glauben. Ja, also der wurde, meintest halt irgendwie, dass sie sich in ihrem Glauben vergewissern halt in ihrem Attentat. Und ich weiß jetzt halt nicht unbedingt halt irgendwie, ob jetzt quasi so der Ingenieurstitel tatsächlich irgendwas über die Aufgeklärtheit irgendwie einer Person dann aussagt, weil ich kann ja irgendwie Chemietechniker sein oder irgendwie Maschinenbauer und muss deswegen nicht irgendwie, Gott irgendwie ablehnen oder da an meine Grenzen stoßen halt während des Studiums oder wie auch immer. Also, willst du dazu irgendwie nochmal was sagen, weil ich fand das halt irgendwie, es widerspricht sich nicht zwangsläufig jetzt. Nein, es widerspricht sich ganz offensichtlich nicht. So, dann war es auch vielleicht ein bisschen verkürzt gesagt. Also natürlich ist es auch so, dass gerade diese, sagen wir mal, praktisch orientierten naturwissenschaftlichen Tätigkeiten überall irgendwie ganz erstaunlich viele Formen von Esoterik und Spinnerei hervorbringen, egal wo. Aber also mir ging es erstmal darum, dass das Bild, das also das Bild von Selbstmordattentätern oder überhaupt islamischen Fundamentalisten ist ja häufig eins, ob nun irgendwie kritisch oder apologetisch, die so ein bisschen eben sich vorstellt, das sind Leute, die irgendwie so verankert sind in ihrem Glauben, dass ihnen ihr eigenes Leben nicht so wichtig ist im Vergleich zu der religiösen Pflicht und dass die eben wirklich noch eine Idee haben, für die sie auch sich bereit sind zu opfern. So ein bisschen wie zum Beispiel zum Teil auch über Wehrmachtssoldaten geredet wird von Deutschen, wo Leute sagen, ja, die haben noch ihr Leben gewagt, das würde ich ja, das könnte ich ja gar nicht schaffen heute. Also so eine Art so von komischer Verehrung. Und da würde ich eben, da ging es mir erstmal darum, dass gerade in diesen dschihadistischen Sekten ziemlich wenig Leute sind, die, keine Ahnung, aus einer ungebrochenen islamischen Tradition aus dem tiefsten Anatolien kommen, wo sie eigentlich nie irgendwie was anderes als den Koran gelesen haben, sondern die im Gegenteil meistens irgendwelche biografischen Brüche hatten, weil sie, im Westen studiert haben und bei Sayyid Qutb zum Beispiel, also einem der Chefideologen der Muslimbrüderschaft, findet man so Schilderungen aus seiner Zeit in Amerika, wo also mit Händen zu greifen ist, wie ihn das auch fasziniert hat, zum Beispiel irgendwelche Tanzveranstaltungen zu sehen, die er natürlich dann mit Abscheu schildern musste, so viel nackte Haut und ganz schlimm und unmöglich, aber gleichzeitig von totaler Faszination, also mit einer unterschwelligen Faszination erfüllt. Und dass das eigentlich ein häufiger Lebensweg ist und dass zu dieser Art von sozusagen eigentlich ein, so eine Art eher modernen, gerade eben nicht vorbürgerlichen, traditionellen Lebensweg bei vielen dieser Selbstmordattentäter oder auch den islamistischen Propagandisten und sowas nachzuweisen ist. Und dass gerade in diesen praktischen Ingenieursberufen das ja sozusagen Inbegriff eines modernen Berufes ist, wo ich mit einer entzauberten Natur zu tun habe, also wo ich mir sozusagen im Berufsleben, also in meiner Tätigkeit selbst, gerade alle metaphysischen oder sonst was Gedanken aus dem Kopf schlagen muss. Und das aber gerade dass gerade für die dann diese Art von völlig wahnhaften Dschihadismus oder so attraktiv ist, eigentlich eher ein bisschen was darüber aussagt, dass es hier eben nicht um tief empfundenen Glauben geht, sondern ganz offensichtlich eher um etwas so Identitätsstützen, im ganz instrumentellen Verhältnis eben auch zur Religion. Das heißt also nicht, dass ich meine, die müssten ja so aufgeklärt sein, aber dass ich meine, es sind eben, ich glaube, ich habe es eigentlich gesagt, oder ich kann es ganz, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen klarer wurde, was ich meine, oder... Ja, das klang muss dann irgendwie so, ne? Also wieder besseren Wissens und machen die Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen wieder besseres Wissen muss da eben schon drin sein. Also nicht deswegen, weil sie durch ihren Beruf irgendwie aufgeklärt sind, aber weil sie sozusagen mit Gewalt an sich selber auch vollstrecken müssen, diese Zugehörigkeit zum islamischen Kollektiv, die sie sich selber nicht ganz glauben, weil sie sozusagen, ja, keine Ahnung, mit der eigentlich abgelehnten Moderne sozusagen sehr, sehr direkten Kontakt haben. Während jemand, der, keine Ahnung, wirklich auf einem von der Moderne kaum erreichten anatolischen Dorf, falls es sowas noch gibt, aufwächst möglicherweise gar nicht diesen Drang entwickelt, sich sozusagen das mit aller Gewalt gegen sich und andere zu beweisen, dass ich in diesen Traditionskreis gehöre. Und dieses, das Moment von sich mit aller Gewalt beweisen und den eigenen Traditionalismus gegen besseres Wissen beweisen, das meinte ich so. Gut, sonst kann ich vielleicht noch mal, wenn es jetzt keine dringenden Wortmeldungen gibt, noch mal was kürzer und vielleicht etwas thesenförmig sagen, was ich mit der Kritik von der Religionskritik meinte. Ein bisschen ist es, glaube ich, schon auch in dem, was ich vorher gesagt habe, angeklungen. Also dass der Wandel in der Bedeutung von Religion, also was früher seine unmittelbare Vergesellschaftungsinstanz war, heute eigentlich eher eine Art von Entgesellschaftung, Privatisierung und so weiter unterstreicht, dass das eben auch natürlich in eine Religionskritik eingehen muss, während die gerade die erfolgreiche, also die von Dawkins und Hitchens in Tradition des Positivismus, eigentlich so etwas wie gesellschaftlichen Funktionswandel von Religion schon allein deswegen gar nicht kennt, weil sie weder Gesellschaft noch Geschichte kennen. Und deswegen ist häufig, also Dawkins weniger, aber Hitchens ist ein sehr nett zu lesender Autor, macht großen Spaß, und auch Dawkins hat wirklich ein paar schöne Pointen und man freut sich natürlich wirklich, sowas zu lesen. Aber es gibt gleichzeitig auch so ein gewisses Unbehagen da drin. Und das fängt eben damit an, dass eigentlich für sie nicht nur Religion unter Metaphysikverdacht steht, sondern eben auch das genaue Gegenteil, nämlich die eine in Tradition von Marx stehende Religion und eben damit auch Gesellschaftskritik. Sondern ja eben nur zählen soll, also es tatsächlich diese Vorstellung gibt von, da es jetzt naturwissenschaftliche Erklärungen für bestimmte Phänomene gibt, braucht es eben keine Religion mehr. Und das muss man jetzt eigentlich nur den Leuten nochmal so richtig klar machen. das erstmal bemerkenswerte Paradox, was einem vielleicht bei all diesen Autoren auffallen kann, ist, dass die Menschenfreundlichkeit, auf die sie sich ja berufen, dass Religion eben menschenfeindlich ist, despotisch, das Unglück der Menschen verstärkt, dass diese Menschenfreundlichkeit ganz schnell in eine bestimmte Form von Misanthropie, also Menschenfeindlichkeit, umschlägt, was auch eine Logik hat. Denn wenn Religion einfach, sagen wir, ein Irrtum über die Welt ist, über die Welt, wie sie verfasst ist, eine falsche versus die richtige Erklärung der Welt, dann steht man natürlich ganz schnell vor der Frage, okay, aber wenn die Menschen nun einfach seit Jahrtausenden diesen blödsinnigen Irrtum, diesen ganzen Blödsinn mitmachen, haben sie es dann nicht eigentlich irgendwie auch nicht besser verdient? Und gerade Karl-Heinz Deschner, also Deutschlands bekanntester Kirchenkritiker, hat diesen unglaublich misanthropischen Einschlag, sich zum Beispiel eben darin äußert, dann, dass tatsächlich Tiere doch die besseren Menschen sind, und hat ein ganz furchtbares Buch über namens Der Moloch über die Amerikanisierung der Welt geschrieben, was also vor Ressentiments gerade gegen die Moderne, die er dann mit Amerika verbindet, nur so strotzt. Also wirklich. Aber eben auch bei Dawkins und Hitchens ist das zwar angelsächsisch gemäßigter und insgesamt etwas freundlicher und zivilisierter, aber eben dann doch. Und die haben, wie die Aufklärer, die frühen Materialisten, sich ja eben auch erklären mussten, wie es eigentlich in der besten aller Welten, nämlich der bürgerlichen, trotzdem so einen Unsinn wie Religion geben kann. Und dann auf die Priestertrugsthese verfallen sind, nämlich dass einige böse, finstere Gesellen irgendwie den anderen diesen Quatsch einreden, haben eben Dawkins und Hitchens, die sozusagen eine Art biologische Priestertrugsthese, nämlich dass das menschliche Gehirn halt so unterentwickelt ist und so schlecht eingerichtet, dass es einem die Religion vorgaukelt. Da gibt es dann eben so schöne Formulierungen über, raussuchen, dass wir Menschen nämlich eben mit überdimensionalen Adrenalindrüsen und einem zu klein geratenen präfrontalen Kortex eigentlich gar nichts anderes können, als anthropomorphe Ursachen in die Natur projizieren und dementsprechend von Natur aus egozentrisch, voller Konstruktionsfehler, einfach die Nase zu hoch tragen würden. Das ist letztendlich tatsächlich die logische Konsequenz daraus, dass es eine Geschichte für sie eigentlich auf einer bestimmten Ebene nicht gibt. Auf einer bestimmten Ebene gibt es sie, nämlich als naturwissenschaftlichen Fortschritt, der Religion unnötig macht. Auf der anderen Ebene gibt es es eben nicht, weil Religion immer schon ein dummer Irrtum war, zu dem Menschen aber immer schon wegen den präfrontalen Kortexen geneigt haben. Was es eben nicht gibt, ist ein dialektischer Geschichtsbegriff, der also Bewusstsein als menschliche Geschichte der zumindest möglichen Emanzipation denkt, das heißt eben als ein Zu-sich-Kommen der, das wird zu hegelisch, aber eben ein Zu-sich-Kommen der Gattung möglich denkbar macht in der Bewältigung von Natur, in der Bemeisterung von Natur, wozu dann eben auch Religionen ihren Beitrag geleistet haben könnten. Das heißt also, die Religion, einfacher gesagt, nicht auch in eine Fortschrittsgeschichte des menschlichen Denkens dialektisch trotz allem Brutalen und Bösen, was mit den Religionen gekommen ist, denken können. Ich mache das mal, um es anschaulich zu machen, an einem Beispiel, was sowohl bei Dawkins und Hitchens als sozusagen ein besonders schlagkräftiges Beispiel für die Bösartigkeit und Brutalität der jüdisch-christlichen oder der abrahamitischen Religion, also Judentum, Christentum, Islam, gesehen wird, nämlich die Geschichte von Abraham und Isaak. Das ist ja eben die Geschichte, dass Gott Abraham befiehlt, seinen einzigen Sohn zu opfern, und Abraham dann auch gehorsam ist, aber in dem Moment, wo er dann eben Isaak totstechen will, kommt ein Engel vom Himmel und sagt: Stopp, nein, du bist gehorsam gewesen, das ist alles toll und brauchst deinen Sohn nicht zu opfern, kannst stattdessen irgendwie eine Ziege nehmen. Und bei Dawkins und Hitchens firmiert das als Beispiel für Kindesmisshandlung durch Religion. Und es gibt natürlich auch eine lange Tradition, die Abraham dafür lobt, also insbesondere in der christlichen und dann in der islamischen Überlieferung, wie toll, das ist wirklich irgendwie Gottes gehorsamer Knecht, der tut alles, was Gott verlangt, ohne Murren, wozu es dann noch eine besondere Pointe gibt im Unterschied zwischen Bibel und Koran, während nämlich in der Bibel Abraham seinen Sohn Isaak immerhin täuscht und sagt, wir gehen jetzt auf den Berg und da opfern wir, und Isaak aber nicht verrät, dass er geopfert werden soll, sondern irgendwas immer erzählt von einem Opfertier und das finden wir noch und so. Ist es im Koran so, dass Abraham den Befehl erhält und dann geht er zu Isaak hin und sagt, Gott hat gesagt, ich soll dich opfern, und dann sagt Isaak, ja, ich bin freudig bereit dazu und auf mich kannst du dich verlassen. Also wirklich eben jede Spannung, die in dieser biblischen Geschichte drin ist, noch getilgt hat. Aber diese Spannung besteht eben genau deswegen, weil hier das nicht einfach nur eine Parabel auf Gehorsam ist, sondern eben auch und vor allem, und das ist etwas, was Hitchens und Dawkins nicht wissen oder nicht wissen wollen, tatsächlich einfach die mythische Schilderung der Abschaffung des Menschenopfers ist, das in allen Religionen damals weitgehend übliche Menschenopfer, häufig eben das Opfer des Erstgeborenen, dem dann der jüdische Gott für seine Gläubigen Einhalt geboten hat, mit eben dem stattdessen ein Tier opfern. Und was auch in diversen Ersatzhandlungen des Judentums drinne ist. Also zum Beispiel auch die Beschneidung als sozusagen ein Ersatzopfer, die Vorhaut statt des ganzen Penis, und in den jüdischen Speiseriten sozusagen nur bestimmte Sachen, die nicht zusammen gegessen werden dürfen, statt irgendwie des Speiseopfers. Also in dieser ganzen Ersetzungshandlung eben einen ganz eminenten Fortschritt der Vermenschlichung war, der Vermenschlichung des Menschen, und damit eben nicht in dieser Kindesmisshandlungs- und Gehorsamsgeschichte aufgeht. Und insgesamt ist es ein bisschen das Problem gerade einer geschichtslosen Religionskritik. An dieser Abraham-Isaak-Geschichte kann man das besonders schön deutlich machen, aber insgesamt ist es so, natürlich, wenn ich so einen Religionsvergleich mache und ich guck mir einfach die Heiligen Schriften an, dann ist natürlich das Alte Testament im Vergleich zum Neuen und wahrscheinlich auch selbst im Vergleich zum Koran das mit Abstand blutigste. Da werden einfach ständig irgendwie Städte zermalmt und alle Einwohner geschlachtet und all sowas. Und insofern landen eigentlich die Arten von Religionskritiker, die sozusagen so ein unmittelbares geschichtsloses Verhältnis zu diesen Texten einnehmen, letztendlich, ob sie wollen oder nicht, immer beim Judentum als der Wurzel allen Übels. Das ist zum Beispiel auch bei dem Deschner in seinen Kirchengeschichten so, dass er, wenn er das einerseits greift, er natürlich immer das Christentum an dafür, dass es antijüdisch ist. Andererseits zeigt immer, wenn er konkret in die Sachen reingeht, dann und zum Beispiel die Verfälschung der Lehre Jesu nachweist, dann sind insbesondere die eher judenchristlich geprägten Schriften des Neuen Testamentes dran, wo dann sagt das eben, also doch Jesus eigentlich gerade mit diesem blutigen, zornigen, bösen, Auge um Auge, Zahn um Zahn Gott Schluss machen wollte mit diesem unerbittlichen Gesetz, aber das wird eben, das wird dann eben wieder von hinten eingeführt in sowas wie dem Lukas-Evangelium, weil das eben eher judenchristlich geprägt ist, und lobt dann das Johannes-Evangelium, was das antijüdischste der vier Evangelien ist. Und tatsächlich ist ja das Judentum schon allein deswegen für universalistische Religionskritiker ein Skandalon, weil es anders als Christentum im Islam nicht für alle offen steht, sondern weil es immer noch diese Male, diese Spuren einer Stammesreligion trägt. Und es gibt ja dieses schöne Bilderbuch, wo bitte geht's zu Gott, fragte das kleine Ferkel, und das ist so ein bisschen Aufregung mal vor 2-3 Jahren gab. Und da gibt es in diesem Bilderbuch für jede der drei großen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, jeweils eine Doppelseite, wo dann einfach und kindgerecht erklärt wird, sagen, was das Schlimme und Böse daran ist. Und beim Judentum ist dann das Schlimme und das Böse daran, dass das kleine Schweinchen gar nicht in die Synagoge darf, weil es ja kein Jude ist. Und genau dieses man ist nicht für alle da, hat so dieses archaische, stammesgeschichtliche, ist natürlich auch so ein bisschen was Peinliches. Aber, und das ist eben dann wiederum die historische Perspektive, aber gerade das wiederum hält gleichzeitig auch jenen archaischen Moment der Menschheitsgeschichte fest, als sich eine unglaubliche Transformation in der Religion abgespielt hat, nämlich der Übergang zum Monotheismus und noch viel wichtiger, die Bindung, also sagen, die Fundierung des Glaubens nicht im Ritus, sondern in Wahrheit. Also eben, oder allgemeiner in ethischen Handlungen. Also das Wichtigste, was ein Jude nach der Tora ja tun muss, ist eben nicht in den richtigen Momenten opfern oder irgendwelche anderen Riten vollführen. Das gehört zwar dazu, aber das Wichtigste ist eben, man ehrt Gott, indem man nach seinen Geboten lebt, indem man nach ethischen Geboten lebt. Weiter und damit eben auch, indem man zwischen dem wahren und dem falschen Gott, dem wahren und dem falschen Glauben unterscheidet. Der Religionswissenschaftler Jan Assmann hat ja eine Debatte vor jetzt auch ein paar Jahren schon angestoßen darüber, ob nicht gerade diese Wahrheitsorientierung der jüdisch-christlich-islam, also dann eben vom Judentum aufs Christentum und den Islam gekommen, eine Wurzel, ob nicht diese Wahrheitsorientierung gerade die Wurzel von religiöser Barbarei ist. Weil die ganzen polytheistischen Gottheiten ja ganz problemlos miteinander ausgekommen sind, aber der jüdische Gott hatte eben diese Unterscheidung zwischen wahren und falschen Göttern. Und damit eben auch des falschen Glaubens und des Auszutilgenden, der falschen Bildnisse und so weiter. Aber eben dieser Einschnitt der Unterscheidung von wahr und falsch, der ist natürlich wirklich ein ganz immenser wirklich geistesgeschichtlicher Fortschritt, dem zum Beispiel Adorno die Treue hält, wenn er schreibt in einem Briefwechsel nicht über musikwissenschaftliche Fragen, ob nicht bestimmte Kompositionstraditionen nebeneinander existieren können und alle ihre Berechtigung haben. Und Adorno sagt, nein, darin bin ich rettungslos theologisch, für mich gibt es nur die eine Wahrheit. Und aber das ist natürlich auch wirklich die Bedingung, unter denen man überhaupt reden und streiten kann, dass nicht alle irgendwie Recht haben können, sondern dass es tatsächlich wahr und falsch gibt. Während, und das muss man natürlich auch noch dazu sagen, während das Problem ja bei den Formen von religiöser Gewalt, wie man sie kennt, eigentlich in der Regel nicht die übertriebene Wahrheitsliebe der Beteiligten schlechter ist, sondern eigentlich eher deren Bereitschaft, irgendwie noch die grausamste und lügnerischste und barbarischste Sache zu begehen, wieder ihren eigenen moralischen Kodex. Und die Möglichkeit, die Welt überhaupt unter wahr und falsch, also überhaupt zwischen wahr und falsch zu unterscheiden, das heißt, die Welt unter Bedingungen von Wahrheit und Falschheit zu stellen, ist eben die Wurzel jeder Gesellschaftskritik, die eben nicht sagt, unterschiedslos, so wie es ist, ist es gut, was gerade natürlich die Lehre der polytheistischen oder animistischen Naturreligionen sind, die sagen, und das wird ja in irgendwie solchen populären Geschichten wie Marion Zimmer Bradleys Nebel von Avalon, genau wie in irgendwelchen komischen New Age-Riten oder sowas immer gesagt, die vorchristlichen, die heidnischen Religionen, die haben gerade nicht diesen Welthass, diese Abgewandtheit, die Weltverleugnung gehabt, sondern die haben die Welt so genommen, wie sie ist und das Leben so genommen, wie es ist und so war es gut und richtig. Wozu aber eben auch genau gerade die Bejahung der Erbarmungslosigkeit der Natur gehörte. Also wer das Leben bejaht als bloßes Leben, bejaht eben auch immer, dass es ein Leben zum Tod ist. Wer die Natur bejaht, bejaht, dass es ein einziges Fressen und Gefressenwerden ist. Und wer die Welt so, wie sie ist, wie sie hier ist, bejaht, bejaht objektiv die Barbarei. Demgegenüber ist gerade die Trennung von der Natur, von der Welt, die Trennung also in Subjekt und Objekt, die Setzung eines Subjekts, was zwischen wahr und falsch unterscheiden kann, eben der imminente historische Fortschritt der monotheistischen Religionen. Während also alle Vorstellungen von diese heidnischen Post- oder prächristlich-jüdischen Riten reden ja immer ganz viel von Ganzheitlichkeit und so, demgegenüber ist die Wahrheit eben des Judentums und dann auch in gewisser Weise, obwohl es es dann wieder auch zum Teil zurücknimmt, des Christentums, die Trennung, die Spaltung. Und es gibt ein vielleicht wunderbares Zitat von Gilbert Keith Chesterton, wo er in Anknüpfung an ein Jesuswort, was gerade den Exegeten eigentlich mal große Schwierigkeiten macht, wenn Jesus sagt an einer Stelle, ich weiß gar nicht mehr in welchem der Evangelien, ich bin nicht gekommen, die Liebe zu predigen, sondern das Schwert. Was natürlich schwer mit dem der Liebesreligion, in dem die andere Wange hinhalten und so weiter, zu vereinbaren ist. Aber Chesterton sagt eben, Gilbert Keith Chesterton, also bekannt als Autor von Pater Brown, aber ein großer katholischer Freigeist, wie überhaupt die englischen Katholiken eine erstaunliche Menge von ziemlich intelligenten und beeindruckenden Autoren hervorgebracht haben. Gilbert Keith Chesterton jedenfalls schreibt, dass die Liebe Gottes sich zu seinen Geschöpfen sich genau darin zeigt, dass er sie der Harmonie mit sich und ihrer Umwelt mit sich und ihrer Umwelt reißt. Zitat: Liebe will das Individuelle, Liebe will daher das Geschiedensein. Dass Gott die Welt in kleine Stücke zerbrochen hat, begrüßt das Christentum mit instinktiver Freude, denn es sind lebendige Stücke. Alle modernen Philosophien sind Ketten, die binden und behindern. Das Christentum hingegen ist ein Schwert, das schneidet und befreit. Keine andere Weltanschauung lässt zu, dass Gott über die Aufspaltung der Welt in lebendige Seelen frohlockt. Weswegen eben auch die Vertreibung aus dem Paradies, mit der ja die Tora oder die fünf Bücher Mose beginnen, immer schwer zu sagen ist, ob es sich dabei eigentlich um eine Strafe oder ganz im Gegenteil um eine Belohnung Gottes handelt. Und es ist auf jeden Fall eben das Bemerkenswerte auch an der jüdischen Religion, dass das Paradies zwar am Anfang steht, aber eigentlich nur kaum gestreift wird und die Geschichte erst beginnt mit der Trennung von Gott, der Trennung sozusagen von der mythischen Alleinheit und damit aber eben auch gesetzter Unwissenheit über sich und die Welt, also in dem Zustand des blinden Umfangenseins. Peter Hacks sagt es so schön: Gott schimpft, aber er schenkt ihnen Hosen. Demgegenüber, also während für das Judentum die Wahrheit erst mit der Spaltung von der Natur beginnt, mit den Zäsuren, die eingeführt werden, mit den Trennungen in Subjekt und Objekt, demgegenüber sind die ganzen Vorstellungen von sich nicht über die Natur erheben, wie sie eben in säkularisierter Form wieder bei vor allen Dingen Richard Dawkins als Evolutionsbiologen vorkommen, also dem Naturalismus, wo der Mensch einfach nur ein Stück Natur ist wie alles andere. Jetzt habe ich einen Satzanfang, nochmal. Wo der Mensch eben ein Stück Natur ist, hat es eben auch die logische Folge, dass Begriffe wie Würde oder Vernunft oder Seele, also all das, was den Menschen von Natur eben unterscheidet, wenig Gewicht haben. Wodurch dann, der schon die Zitate vorgelesen, wo der Mensch eigentlich als dummer Neandertaler mit zu kleinem Gehirn und zu großen Adrenalindrüsen durch die Welt zieht, wo aber dazu eben tatsächlich noch kommt, eine ganz spezifische Entwürdigung zur Natursubstanz, die Dawkins zum Beispiel davon reden lässt, dass die Menschheit die einzige Tierart ist, die nicht einfach vom Arzt eingeschläfert werden darf, was er scheiße findet, weil er möchte sich ja gerne, wenn es dann mal soweit ist, das Leben rausoperiert bekommen wie einen überflüssigen Blinddarm. Genau diese Affirmation, die Reduktion auf das, was man von Natur aus ist, ist genau das nicht Widerständige, sondern das im Gegenteil durch und durch affirmative Moment von Dawkins und Hitchens, was natürlich voll auf der Linie kapitalistischer Naturverwertung, die sich ja mehr und mehr eben auch auf die menschliche Natur bezieht, sei es also eben von Gen- und Reprotechniken bis sonst was. Was ja auch die absurde Situation hervorbringt, dass man sich mit Pfaffen, mit denen man sich normalerweise aufs Blut bekämpft, in Fragen der Abtreibung oder so, in Fragen gegen bestimmte Arten von Gen- und Reprotechnik zum Beispiel unter den Pfaffen die letzten Verbündeten findet. Wenn es also die, nach Peter Hacks, dem großen sozialistischen Dichter, die Aufgabe des Kommunismus ist, sich nicht nur die Schönheiten, sondern eben auch die Wahrheiten des Christentums anzueignen, so gehören dazu eben gerade diese Geschichte der Trennung von der Natur, der Trennung von Mensch und Mensch, die so etwas wie individuelle Liebe überhaupt denkbar macht, und dann schließlich auch so etwas wie Versöhnung. Die Aneignung eben dieser Wahrheiten würde heißen, bezogen auf die Paradiesgeschichte, dass noch das Vollkommene nur vollkommen ist, wo es auch das Unvollkommene enthält, also über sich hinaustreibt. Dass also vollkommen erst der Zustand ist, der noch ein Mehr, eine Geschichte ermöglicht. Dass der Mensch, gerade weil er eben als Einzelner eben nicht das Ganze sein kann, dem Gott, der alles ist, überlegen ist. Und als schönstes Beispiel vielleicht dafür, die von Peter Hacks dann übrigens auch wieder aufgenommen, das Motiv in seinem Stück Adam und Eva, aber schon bei John Milton in seinem wie heißt denn das jetzt? Paradise Lost, danke. Aufgenommene Motiv vom Sündenfall, das nämlich bei Milton und dann bei Hacks so geht, dass Eva in den verführt und in den Apfel gebissen und Adam merkt das und okay und entscheidet sich dann aber dafür, auch in den Apfel zu beißen, weil er nämlich lieber auf Ewigkeit von Gott getrennt sein mag als von seiner Geliebten. Was heißt also Aneignung? Zum Schluss, was heißt dieses Motiv der Aneignung der Wahrheiten des Christentums über dieses Motiv der individuellen Liebe, der Trennung von Subjekt und Objekt, der Trennung von Subjekt und Subjekt als Vorbedingung für Versöhnung? Die tiefsten Motive davon gibt es vielleicht bei Walter Benjamin, dessen theoretisches Werk ja geradezu auf die Einwanderung der Theologie ins Profane gerichtet ist. Also das Profane heißt das Diesseitige, nicht Religiöse. Es gibt bei Benjamin zwei wirklich wesentliche Motive. Das eine ist das von der Apokalypse. Das heißt, oder die Lehre von der Hölle, die nämlich diese Welt ist, in dem wunderbaren, unscheinbaren Satz des Passagenwerkes, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Also keine, wie von Robert Kurz in den Krisentheorien ausgemalte, zukünftige Zusammenbruch, sondern das ganz Profane, immer die Wiederkehr des Immergleichen, wie der Kapitalismus organisiert, schon als die Hölle zu erfahren, die sie ist. Und andererseits davon abgeleitet eine Vorstellung des Umschwungs, des Umschlags, des Bruchs, die ich nur einmal kurz vorlesen werde, dass nämlich gerade die Unerlöstheit der Welt, dass der Messias eben noch nicht gekommen ist, dass das gleich und gleich weitergeht, die Möglichkeit des anderen erst eröffnet. Und zwar, das ist in Walter Benjamins Kafka-Aufsatz, findet sich eine kurze Stelle, die so geht. Nämlich er referiert darin eine alte jüdische Legende, die heißt, eine Prinzessin, die verbannt fern ihrer Landsleute in einem fremden Dorf schmachtet, erhält Nachricht von ihrem Verlobten. Er, also der Verlobte, habe sie, die Prinzessin, nicht vergessen und sei auf dem Weg zu ihr. Um das Dorf, dessen Sprache die Prinzessin nicht versteht, an ihrer Freude teilhaben zu lassen, richtet sie ein Festmahl aus. Der Verlobte, so sagt der Talmud, ist der Messias, die Prinzessin die Seele und das fremde Dorf der Körper. Und diese Legende ist eben dann die Antwort darauf, warum die Juden am Freitagabend ein Festessen feiern. Derart als Einstand von spirituellem Glück und sinnlichem Genuss wäre Versöhnung historisch-materialistisch zu denken. Denn es ist ja nicht nur die Entfremdung vom Leib, die in die Anweisung auf dessen Verwöhnung umschlägt. Es ist die Abwesenheit des Messias selbst, die es ermöglicht, dass sein Wort, also die Ankündigung seines Kommens, im denkbar unmittelbarsten Sinne Fleisch werden kann, nämlich Fleisch zu einem Festmahl, das beständig wiederholt, die sehnsüchtige Erwartung der Erlösung in Szene setzt, welche von Erfüllung nicht mehr zu unterscheiden wäre. Das wäre der Punkt. Vielen Dank, und damit können wir vielleicht jetzt in so eine weiterführende Diskussion einsteigen. Aber vielen Dank erstmal für das Referat. Ja. Ich hätte auch gleich eine Frage, und zwar wurde dir in so einem Bahamas-Artikel vorgeworfen, dass du ja in gewisser Weise irgendwie doch positiv dann an so eine an die Religionskritik von Dawkins anknüpfen würdest, also dass du schon irgendwie so positive Anknüpfungspunkte sehen würdest, und dann ja so ein bisschen die Argumentation meiner Meinung nach war, dass du dann nicht vehement genug gegen sie argumentiert hättest. Siehst du denn da irgendwie ein positives Moment drin, dass es überhaupt so eine positivistische Religionskritik gibt, oder denkst du, dass man das völlig verwerfen sollte, weil es eben dann doch in so einem Determinismus, der alles durch Gene bestimmt, endet? Nein, ich würde immer sagen, dass wer das einfach von Grund auf verwirft sozusagen eine Tradition, ohne die auch Marx und Freud überhaupt nicht denkbar wären. Also ich weiß, dass eines meiner wichtigsten Bildungserlebnisse mit 16 oder so Bertrand Russells Buch »Warum ich kein Christ bin« war, also ohne dass ich hier irgendwie Christ gewesen wäre, aber das war der erste, der mir, also Bertrand Russell ist ja so ein Ahnherr des Positivismus, und das war ein sehr schönes Buch, fand ich. Ich habe es seitdem nie wieder gelesen, aber mit 16 fand ich es einfach super, dass er sozusagen ganz einfach erklärt hat, warum es letztendlich nicht genug Beweise für Gott gibt. Und dann aber auch so schöne kleine Motive wie warum Jesus nicht der weiseste und beste Mensch war, der je auf Erden gelebt hat, weil er nämlich zum Beispiel mal eine Dämonenhorde, statt sie einfach irgendwie Puff in Luft auflösen zu lassen, aus einem Menschenkörper in eine Schweinehorde getrieben hat, die dann ja dran glauben musste, und das sei ja auch nicht sehr freundlich. Und das ist natürlich wiederum auch, das hat natürlich auch seine Vorläufer genau in diesen bürgerlichen Materialisten, Ulbach und Lametri und Helvetius und wie sie alle heißen. Das waren Urdeterministen, urbürgerliche Leute, die aber überhaupt erstmal den Horizont eröffnet haben, dass man dass ich keinen Gott brauche, um die Natur zu erklären, sondern dass das einfach ein ablaufendes mechanisches Uhrwerk ist. Und zum Teil sehr lustig, also zum Teil sehr, sehr so in jeder Hinsicht bürgerlich, also auch, dass die Religion irgendwie eigentlich eine Art von sozusagen emotionaler Verschwendung fanden. Das ist so, da macht man so viel unproduktive Dinge. Man könnte in der Zeit lieber irgendwie was Vernünftiges schaffen. Aber also letztendlich sind Dawkins und Hitchens die letzten Ausläufer von sowas. Und das ist immer noch zum Teil wirklich ganz, ganz spaßig zu lesen. Und das hat schon seine Meriten. Ich würde eben trotzdem sagen, bei Dawkins stärker als bei Hitchens, dass man am Ende mehr Probleme hat als Gewinn da drin. Aber ich fand den Bahamas-Artikel nun auch tatsächlich eher Ressentiment geladen, denn eine vernünftige Auseinandersetzung, und fand das ein bisschen albern, dass der gute Herr Elser dann die gleichen Stellen zitiert hatte, die ich schon vorher zitiert hatte, aber als seine Erfindung ausgibt. Egal. Und man kann schon wirklich nochmal was zu Anti, also es gibt so einen Hang von Antideutschen, jetzt den Katholizismus toll zu finden, was ich ja auch ein bisschen sweet manchmal finde, aber gleichzeitig schon manchmal auch einfach nur sehr, sehr, sehr befremdlich. Und in dem Artikel, ich finde es tatsächlich, ich verstehe nicht, wie man über Nationalsozialismus und Vatikan schreiben kann und weder das Ustascha Regime noch die Rattenlinie nach 45 erwähnen kann und so. Und ich würde Katholizismus immer gut finden, weil die wenigstens noch so richtig an ihrem Irrationalismus festhalten und das wenigstens ernst nehmen. Und da gibt es noch Exorzisten, aber wenn es wirklich darum geht, jetzt, dass das. Nein, nein, nein. Man kann das nicht wirklich ernsthaft rechtfertigen als eine coole Sache. Also insofern, ja, ich würde auch immer sagen, mir hat das schon Spaß gemacht, in Teilen zu lesen, aber es gibt eben auch sehr ärgerliche Sachen, und auf eine bestimmte Art ist der Dawkins eben auch extrem wirkmächtig, gerade in dem Falschen, was er schreibt. So, also ist das durchaus mehr auf einer bestimmten Linie kapitalistischer Entwicklung, also genau in dieser Entwürdigungstendenz des Menschen, also Reduzierung auf Naturmaterial, als es eine katholische Vorstellung von Trinitätslehre und Unio Mystica oder sowas heute je sein könnten.